In den frühen 60er Jahren, als zum ersten Mal der Blackout in Europa möglich schien, lang vor den Pershings, den SS-20, lang vor Tschernobyl, vor Wackersdorf, lang auch vor den AIDS-kranken Robben im Ozonloch. Damals schon, da fragten sich viele von uns, in solchen Zeiten kann man da, soll man da, darf man da überhaupt noch Kinder machen? Hochzeit. Nächstens oder Mittwoch, morgen oder gleich, hocken wieder schwarze Vögel auf dem Deich. Jemand steht auf einem Eimer mit der Hand, droht er und stößt Wolken übers Land. Beweg dich nicht, wo ist dein Mund? Schließ noch nicht die Augen, sieh in den Himmel und dann merk dir ganz genau, wo der Polarstern steht, ehe der große Bär ihn frisst. Ritz mir in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, ehe man die Windrose bricht. Mach unseren Kindern Kleider aus Fischhaut und Asbest, näh die schwarzen Brillen an ihren Ohren fest. Auf dem Schulweg sollen sie dicht an Mauern gehen, nie vom Himmel weg zu Boden sehen. Jede Nacht ruf ich sie wach, reite für ein Weilchen mit ihnen auf dem Dach, zeig ihnen genau, wo der Polarstern steht, ehe der große Bär ihn frisst. Ritz jenem in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, ehe man die Windrose bricht. Schließ jetzt deine Augen, Hochzeit halten wir, Schnuppenfall vom Himmel, noch schläft der große Bär. Wünsch uns in ein Mondschiff, das seinen Kurs nicht hält, weiter fliegt bis an den Rand der Welt. Die Jungfrau flackert schon vorbei, Cassiopeia lacht, die Milchstraße ist frei. Schau raus, merk dir genau, wo der Polarstern steht, ehe der große Bär ihn frisst. Komm, ritz mir in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, ehe man die Windrose bricht. Wer wird jemals finden, wo unser Bett war's? Unter dieser Linden brennt schon bald das Gras. Wer spielt unsere Spiele, liegt dann nachts noch wach und rechnet noch mal unsere Chancen nach? Beweg dich nicht, wo ist dein Mund? Schließ noch nicht die Augen, sieh in den Himmel unter. Merk dir ganz genau, wo der Polarstern steht, ehe der große Bär ihn frisst. Ich ritz dir in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, ehe man die Windrose bricht.